Lina und Bastian hatten Sportunterricht am Nachmittag, nur Lux hatte frei. Er schlich sich mit Bello im Rucksack und der Kappe in der Tasche durch die Geheimpforte in der Parkmauer aus dem Internat und machte sich auf den Weg zu Billigberti.